Erster, freut euch über Gott. Gute Menschen sollen ihn loben. Zweiter, dankt Gott mit Musik. Spielt für ihn auf der Harfe. Dritter, singt ein neues Lied für ihn. Macht laute Musik und freut euch. Vierter, was Gott sagt, ist wahr. Er tut immer das Richtige. Fünfter, Gott liebt das Gute. Die ganze Welt sieht seine Liebe. Sechster, Gott sprach ein Wort. Dann war der Himmel da. Er machte die Sterne. Siebter, er sammelt das Wasser im Meer. Er hält das Wasser fest. Achter, alle Menschen sollen Gott ehren. Alle Menschen sollen Respekt vor ihm haben. Neunter, er gab einen Befehl. Dann passierte es sofort. Zehnter, Gott stoppt die Pläne der anderen Völker. Ihre Ideen haben keinen Erfolg. Elften, Gottes Plan bleibt für immer. Seine Gedanken sind ewig gut. Zwölfter, ein Volk ist glücklich, wenn Gott sein Herr ist. Er hat sie gewählt. Dreizehnter, Gott schaut vom Himmel nach unten. Er sieht alle Menschen. Vierzehnter, von seinem Platz oben sieht er alle Leute auf der Erde. Fünfzehnter, er hat die Herzen der Menschen gemacht. Er sieht alles, was sie tun. Sechzehnter, ein König gewinnt nicht durch viele Soldaten. Ein starker Mann rettet sich nicht selbst. Rasse 17. Ein Pferd hilft nicht beim Sieg. Kraft allein rettet niemanden. 18. Gott passt auf die Menschen auf. Er hilft denen, die auf ihn warten. 19. Er rettet sie vor dem Tod. Er gibt ihnen Essen bei Hunger. 20. Wir warten auf Gott. Er hilft uns und schützt uns. 21. Wir sind sehr froh über ihn. Wir vertrauen auf seinen Namen. 22. Gott, sei gut zu uns. Wir hoffen auf dich.